Okay, ich darf alle begrüßen, die dem Schnee getrotzt haben und zu uns hierher gefunden haben. Wir haben heute den dritten Termin der Veranstaltungsreihe Wie wir leben wollen zum Thema mediale Redlichkeit, Wahrheitsstreben und suggestive Berichterstattung. Ich möchte nicht allzu viel dazu zu sagen, das wird sich dann ganz natürlich klären, nur ganz allgemein zum Ablauf. Wir starten mit einem Impulsvortrag von Frau Petra Missomelius. Wir werden dann kurz Raum für Verständnisfragen lassen und dann in eine größere moderierte Diskussion übersteigen. Also wenn es Fragen zum Vortrag gibt, vielleicht ein bisschen warten, bis der Vortrag fertig ist und es gibt dann Zeit dafür. Es ist wie gesagt eine Veranstaltungsreihe, das ist heute das dritte Mal und es wird weitere Termine geben. Üblicherweise ist das immer am Ende des Monats, also der erste Sonntag, der letzte Sonntag des Monats, ja genau, diese. Und es gibt hinten eine Verteilerliste, also wer noch nicht im Verteiler ist, kann gerne seine E-Mail-Adresse hinterlassen und wird dann regelmäßig über unsere Veranstaltung informiert. So viel von mir. Ich bitte noch unsere Vortragenden, sich mit zwei, drei Sätzen vorzustellen. Clemens, gibst du vielleicht das Funkmikrofon in die Runde? Ja, fangen wir ganz links doch an. Oder fangen wir mit der Vortragenden vielleicht an. Das ist vielleicht die sinnvollere Reihenfolge. Also du bist doch da kurz hey. Ja, hallo. Mein Name ist Petra Missomelius. Ich bin Medien- und Kulturwissenschaftlerin hier an der Uni Innsbruck. Ja, mehr sage ich jetzt erstmal nicht. Ich denke, ich rede gleich genug. Andreas Wiesinger, Germanist und Lehrer, ja, und Blogger, www.provinzburg, das digitale Stadtgeflüster, falls es wer kennt. Mein Name ist Matthias Saumann, ich schreibe für die Tiroler Tageszeitung, vor allem im Bereich Außenpolitik. Marianne Franz, Germanistin im Bereich Linguistik und ich habe meine Doktorarbeit geschrieben im Bereich Medienlinguistik. Ja, das war doch knapp und bündig. Dann lassen wir doch den Vortrag beginnen. Ja, bitte sehr. Ja, okay. Das. Gut. Ja, ich habe mich dafür entschieden, nicht gleich in das Thema selbst, in die aufgerissene Frage, die durch den Titel vorgegeben ist, einzusteigen, sondern einen weiteren Bogen zu ziehen. Und zwar, ich habe den Vortrag jetzt betitelt mit digitale Medienkultur, Kommunikationsmedien im 21. Jahrhundert. Und der Vortrag besteht aus drei Teilen. Zunächst mal geht es um Verwechslungen, vielleicht auch Missverständnisse, die Rolle von Medien. Dann um Medienkultur und Mündigkeit und abschließend einen Ausblick auf die Frage Medien und Glaubwürdigkeit. Zunächst fand ich den Titel, oder haben wir in der aktuellen Diskussion häufig die Tendenz dazu, in so einen Technik- und Mediendeterminismus zu verfallen. Also die Medien tun dies und jenes mit uns, also auf der einen Seite sind die Medien und die Menschen, die dem mehr oder weniger hilflos ausgeliefert sind, was oftmals dann so einer Monokausalität zugeschrieben wird. Und das möchte ich zunächst noch mal ein bisschen zurechtrücken. Aus medienwissenschaftlicher Sicht ist es so, dass auch historisch betrachtet Medientechnologien zunächst einmal Möglichkeitsräume eröffnen und dann in einem weiteren Schritt gesellschaftlich ausgehandelt wird, wie diese Medien tatsächlich genutzt werden, welche Medienpraktiken sich ausbilden, welche Funktionen Medien übernehmen. Ein kleines Beispiel vielleicht zu Beginn der Entstehung, der Erfindung des Radios, dachte man, das sei ein hervorragendes Medium, um Lyrik zu übertragen. Wenn Sie mal überlegen oder ihr mal überlegt, wann man das letzte Mal Lyrik im Radio gehört hat, dürfte eine Weile her sein oder wenn überhaupt. Das hat sich also nicht etabliert und da sind Aushandlungsprozesse eben anders gelaufen. Und was digitale Medien angeht, befinden wir uns gerade jetzt innerhalb dieser Aushandlungsprozesse. wo wir eben auch gesellschaftlich diskutieren, wo Grenzen sind, wo bestimmte Regelungen notwendig sind, wo Entwicklungen sind, die bedenklich sind, wo Potenziale drin stecken und so weiter. Insofern möchte ich auch plädieren eher für einen unaufgeregten und eher interessierten Umgang und Blick auf Medien, auf Medientechnologien. Wir haben ja auch so eine eher schizophrene Einstellung gegenüber Medien. Wir schreiben ihnen viel Schuld am Übel der Welt, wie sie ist, zu, nutzen sie aber und ihre Vorteile und die praktischen Aspekte selbst sehr gerne. Also gerade im Bildungsbereich, mit dem ich beruflich viel zu tun habe, ist so ein bisschen eine Medienphobie, wo man eher ablehnend neueren Technologien gegenüber steht. Und da möchte ich einfach dafür plädieren, dem ein bisschen gelassener zu begegnen. Auch das können wir historisch feststellen, dass bei jedem Medienumbruch, sei es also schon beginnend mit Platons Schriftkritik, der da eben den Verlust der Gedächtniskultur und der Erinnerungsfähigkeit beklagte, dass wir das eigentlich bei jedem Medienumbruch beobachten können, dass es bestimmte euphorische Erwartungen den Technologien gegenüber gibt, aber zugleich auch Kulturpessimismus und Ängste. Das ist eine wiederkehrende Argumentation auch, und sich das in Erinnerung zu rufen, denke ich mal, ist auch recht hilfreich, mit den aktuellen Entwicklungen umzugehen, wobei man natürlich auch einräumen muss, dass die Dynamik, in der Entwicklungen zurzeit stattfinden, also wenn wir uns bestimmte Facebook, WhatsApp und so weiter, die es erst seit wenigen Jahren gibt, oder Smartphone und die unglaubliche Geschwindigkeit, mit der die Verbreitung stattgefunden hat, ist das im Vergleich zum Buchdruck natürlich eine unglaubliche Geschwindigkeit, in der diese Entwicklungen stattfinden und denen wir uns auch schwer tun, standzuhalten. Marshall McLuhan hat schon in den 60er Jahren sich diese Medienentwicklungen genauer angeschaut und dargelegt, wie sehr die Technologien auch Gesellschaften, unsere Art der Wahrnehmung, unser Selbst- und Weltbild verändern, und hat verschiedene Zeitalter ausgemacht. Die Kultur des Dorfes, in der die mündliche Kommunikation überwiegt, als orales Zeitalter bezeichnet, die Gutenberg-Galaxis beispielsweise, die vom Buch bestimmte Zeit, Epoche, in der Linearität sich auch niedergeschlagen hat, was sich auch wieder in der Form der Gesellschaftsorganisation, in Rechtsprechung, in ganz vielen verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen niedergeschlagen hat. Zu seiner Zeit waren überwiegend die elektrischen und die resonante elektrischen Medien verbreitet, also Massenmedien, Radio, Fernsehen, Zeitung. Heute kann man vom Zeitalter der Netzwerkmedien sprechen. Die hat er in seiner Theorie auch schon antizipiert, interessanterweise. Und wir haben es da nochmal mit einer qualitativen Verschiebung zu tun, dadurch, dass wir es nicht mit diesen unidirektionalen Medien zu tun haben, wo es einen Sender und viele Empfänger gibt, sondern eben Stichwort Web 2.0, Beteiligungskultur, wie auch immer man das wieder auslegt. Also nochmal eine andere Form von Medien, die aber auch mit diesen traditionellen Formen immer wieder auch Wechselwirkungen eingehen. Interessant finde ich auch den Ansatz, den Hartmut Winkler in seiner Medientheorie des Computers darlegt, der nämlich Medientechnologien als Wunschmaschinen bezeichnet, dass es bestimmte gesellschaftliche Bedürfnisse gibt, die man versucht, durch technologische Entwicklungen abzudecken und zu erfüllen, die aber nie komplett erfüllt werden, beziehungsweise wieder neue Bedürfnisse hervorbringen, sodass auch die technologische Entwicklung eigentlich nie zu einem Ende kommt, sondern sich immer wieder weiterentwickelt, weil immer wieder neue Bedürfnisse entstehen. Bezogen auf unser heutiges Thema geht es da eben auch darum, wenn man die Moderne und Nachmoderne, Postmoderne, wie auch immer, als eine Zeit ausmacht, in der auch bestimmte gesellschaftliche Monopole, Institutionen erodieren, an Gültigkeit verlieren. So haben wir es in den Bedürfnissen, die gesellschaftlich auszumachen sind, auch mit der Kehrseite dieser Entwicklung zu tun. Also es ist eine Sehnsucht nach Orientierung, nach irgendwie Richtungsvorgaben, eine sehr große Verunsicherung, gerade auch durch die Veränderungsdynamiken, der Wunsch nach Selbstvergewisserung, also zu wissen, wer man ist, wo man steht, gerade angesichts der Pluralität von Lebensstilen und von Möglichkeiten, aber auch das menschliche Bedürfnis nach Kontakt, nach Bezugnahme aufeinander. Das ist eine Entwicklung, die man eben auch sehr stark momentan in den sozialen oder sogenannten sozialen Medien, in den virtuellen Communities beobachten kann. Die Geselligkeit oder was dann eben auch zu diesem Phänomen Echoraum Internet führt. Martin Altmaier hat im letzten Jahr in seinem Buch Auf der Suche nach Resonanz das bezeichnet als der Wunsch nach sofortiger Umweltresonanz. Was, denke ich mal, auch ganz interessant ist, nochmal, wenn man den Blick auf Gruppen und Communities online richtet. Ein weiteres Bedürfnis ist auch das nach Selbstwirksamkeit und der möglichst sofortigen Reaktion auf das, was man äußert, also was natürlich durch Technologien wie Instant Messaging und so weiter auch befördert wird. Ja, die Reihe steht ja auch unter der Frage der allgemeinen Lebensführung, der Frage, wie wir leben wollen. Und das ist auch unmittelbar verbunden mit Medienkulturen, denn Medienkulturen sind auch prägend für unsere Gesellschaft und unsere Welt, wie sie heute ist. Es ist eigentlich nicht denkbar, unser heutiges Leben ohne Medien. Sie sind für unsere Sozialisation, für unsere Persönlichkeitsbildung, aber auch unsere Teilnahme an der Welt, unser Wissen um die Welt, die Geschehnisse, die nicht in unserem unmittelbaren sozialen Umfeld stattfinden, unser Verständnis von historischen Entwicklungen und so weiter, unabdingbar. Also Medienkultur und Lebenswelt sind unmittelbar miteinander verquickt. Ich habe noch mal ein paar Zahlen mitgebracht aus aktuellen Studien, um auch noch mal vor Augen zu führen, wie stark die Verbreitung von Medien heute ist. Also die Studien, die regelmäßig stattfinden, repräsentativen Studien, basieren auf Daten, die in Deutschland erhoben wurden. Wir haben 84% der Deutschen, die online sind, davon sind 65% täglich, mit der Tendenz eben ständig online zu sein, also dieses always on, immer verbunden, immer connected zu sein. Das meistgenutzte Medium ist inzwischen das Smartphone. Bei den 12- bis 19-Jährigen, also den Jugendlichen, macht es sogar 98% aus. Was wir online tun, ist, oder die häufigsten Tätigkeiten online, ist die Suche, die Recherche, aber auch das Instant Messaging, also die Nachrichtenübermittlung, das Nachschlagen, also auch nochmal Suche, Wissensrecherche, aber auch Communities, Kommunikationscommunities oder auch Fotocommunities und Blogs. Beliebte Dienste sind WhatsApp, bei den Jugendlichen sogar über 90%. Das fand ich eigentlich einen ganz ja, hat eigentlich nochmal den subjektiven Eindruck auch bestätigt, dass das Leben gerade der Jugendlichen kaum mehr ohne WhatsApp denkbar ist. Auch Facebook macht einen großen Anteil in der Verbreitung der digitalen Dienste aus. Die Grafik von Gebhard Rusch legt nochmal dar, was ich vorhin meinte, wie sich Medientechnologien in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen auswirken und ja, Konsequenzen zeigen. Also wir haben verschiedene Bereiche, einerseits die Medienprodukte, die Technologien, aber auch die Auswirkungen auf unsere Wahrnehmung, auf unsere Kognition, aber auch auf Politik, auf die Art der Politik, Darstellung auch, aber auch Fragen von Reglementierungen. Haben wir gerade auch, was Online-Medien angeht, die Problematik nationaler Gesetzgebung und international wirksamer Technologien. Ökonomisch wirken sie sich natürlich auch sehr stark aus, die Art der ökonomischen Organisation, dieses ganze Thema Industrie 4.0 auch, aber auch unsere Lebensstile, unsere Werteeinstellungen, die Kultur, wie wir leben, ist von Medientechnologien affiziert. Wenn wir uns nun anschauen, vor diesem Hintergrund, wie können wir ja, uns mündig verhalten in diesen medientechnologisch mitgestalteten Umwelten, Welt, kommen wir zum Thema Medienkompetenz oder Medienbildung. Ich habe jetzt mal drei Felder aufgemacht, um die es in der Medienbildung geht. Zunächst mal um die Vermittlung von Wissen. Wissen auch im Unterschied zu, das ist ja auch immer so ein begriffliche ja, Unsicherheit, dass Medien häufig auch als Wissensmedien bezeichnet werden, wo sie ja eigentlich Informationsmedien sind. Also es geht ja eher dahin, dass Informationen zur Verfügung gestellt werden und die Frage ist, wie daraus Wissen werden kann. Also die auffindbare Information bedeutet ja nicht gleich, dass ich das Wissen für mich erschlossen habe, sondern Wissen ist ja meist eher ein langwierigerer, komplexer Prozess, der auch mit dem Vergleichen zu tun hat, der viel mit dem persönlichen Erschließen zu tun hat und so weiter. Also insofern ist diese Bezeichnung Wissensmedien auch recht absurd eigentlich. Es geht eher darum, dass Informationen zur Verfügung gestellt werden. Aber bleiben wir beim Wissen, das durch Medienbildung und Medienkompetenz vermittelt werden soll. Da geht es darum, ein Verständnis davon zu entwickeln, wie sich Medien und Wirklichkeit verhalten, dass also Mediendarstellungen nicht unbedingt 1:1 Darstellungen der Wirklichkeit sind, wie das Verhältnis von Virtualität und Realität, Wirklichkeit sich verhält, aber auch Kenntnisse über Produktion und Distribution, also wie und von wem werden Medieninhalte erstellt, aber auch genauso gut Hardware, Software und so weiter, welche Interessen stehen dahinter, welche Absichten vielleicht, welche Bewegungen gibt es, also da wäre sowas wie Open Source und andere Formen, die sich entwickelt haben und ja, auch einer anderen ökonomischen Ideen folgen, nochmal Stichworte. Wissen um Mediensprachen, was jetzt nicht rein sprachlich gedacht ist, sondern im übertragenen Sinne, also auch Bildsprachen, Ästhetiken, die bestimmte Medien prägen, also Darstellungen, die über Apps vermittelt sind, folgen anderen Gesetzen, anderen Mediensprachen, als es zum Beispiel eine Zeitung, eine Tageszeitung tut oder ein Fernsehbeitrag. Da gibt es andere mediale Bedingungen, die auch den Inhalt mitformen. Dann wird es auch noch darum gehen, Wissen über Nutzung und Wirkung zu vermitteln, um eben auch eine reflektierte Nutzung selbst sich aneignen zu können. Da wollte ich nochmal, also habe ich als Stichwort noch aufgeschrieben, gerade im Hinblick auf Medien, auf Aufmerksamkeitsökonomie, die Medien haben ja immer eine starke Faszination auch und fesseln uns irgendwo auch und haben großen Einfluss auf unsere Aufmerksamkeit und die verschiedenen Kanäle buhlen auch um diese Aufmerksamkeit. Und Matthew Crawford hat Ende letzten Jahres ist auf Deutsch erschienen, das Buch Wiedergewinnung des Wirklichen, also der auch nochmal dafür plädiert, da bewusst mit umzugehen, sich davon nicht so stark treiben zu lassen, sondern sich nochmal bewusst zu machen, um innezuhalten und zu schauen, womit verbringe ich jetzt meine Zeit, was zieht meine Aufmerksamkeit so stark auf sich und möchte ich das? Der zweite Bereich der Medienbildung, den ich vorstellen möchte, ist Analyse und Bewertung. Da würde es darum gehen, eben auch nochmal mediale Wirklichkeitsdarstellungen betrachten zu können, kritisch mit verschiedenen Quellen umzugehen, Quellen überhaupt bewerten zu können, finde ich eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit, wichtige Kompetenz, gerade bei den vielen Informationsquellen, die uns zur Verfügung stehen und zugänglich sind, da auch bewerten zu können, einordnen zu können, wie wertvoll oder wie zweifelhaft vielleicht die ein oder andere Quelle ist. Aber auch die eigene Medienproduktion, die eigenen Inhalte, die man einstellt, die Beteiligung, die man online manifestiert, die reflektiert zu unternehmen. Sich den Gestaltungsmitteln von Medieninhalten und den Inszenierungen bewusst zu sein, dass also eine Fernsehdarstellung zum Beispiel eine Nachrichten- oder Showsendungsdarstellung auch gewissen Gesetzmäßigkeiten folgt, um eben einerseits dieser Aufmerksamkeitsökonomie zu folgen, aber auch bestimmten Formaten, also eine bestimmte Länge oder Textlängen in Zeitungen oder in Kurznachrichten und so weiter. Letzten Endes geht es auch um die Reflexion der Wirkung von Medien auf eben das Selbstbild und das Weltbild. Damit einhergehend sind natürlich auch Wirkungen auf Werte und auf unsere Verhaltensweisen, die manifest werden und die eben auch betrachtet werden sollten. Der dritte Bereich wäre der des Handelns. Da wird es eben darum gehen, bewusst Quellen und Kanäle zu wählen, zu wissen, was man sich da anschaut, die einordnen zu können, sich reflektiert selbst daran zu beteiligen und die kreativen Möglichkeiten, die uns digitale Medien auch eröffnen, auszuschöpfen und zu nutzen, auch zu den eigenen Zwecken und den eigenen, eigenen Zielen. Die Herausforderungen, die sich meiner Meinung nach aktuell stellen, im gesellschaftlichen Aushandlungsprozess, wo ich eben finde, dass Medienbildung sich da stark einsetzen sollte, eine Diskursbeteiligung zu ermöglichen, ist einerseits die informationelle Selbstbestimmung. Da geht es um Fragen von Datenschutz, von persönlichen Daten zu wissen, was man wie, wo übermittelt und eben auch, wie man das unterbinden kann. Dieser Komplex rechtliche Unsicherheiten, die es zurzeit noch immer gibt, wo einfach die Rechtsprechung sich auch noch nicht den medialen Gegebenheiten weiterentwickelt hat oder angepasst hat. Da geht es eben auch darum, momentan ist es ja so, wenn wir uns beispielsweise Einstellungen in Apps anschauen und so, dass das eigentlich alles nutzerseitig sozusagen deaktiviert werden muss und da Anbieter stärker zum Beispiel in die Pflicht zu nehmen. Bis jetzt ist es ja so, dass es immer heißt, ja, die Nutzer müssen sich da eben kundig machen und müssen schauen, dass sie diese und jene Dinge, die sie nicht möchten, unterbinden. Und da wird es eben, oder gibt es Überlegungen und Anregungen, da Anbieter sehr viel stärker in die Pflicht zu nehmen. Also ist zum Beispiel ja auch die Diskussion um Facebook und ja, kommen wir sicherlich im weiteren Verlauf noch zu. Dann aber auch die Frage der bewussten Auswahl von Software. Ich stelle immer wieder fest, wie stark doch die Gewohnheiten verankert sind, zum Beispiel einen Browser, den man schon immer genutzt hat, auch weiterhin zu nutzen, auch wenn man weiß, dass da alle Daten erfasst werden und so weiter und man doch keine Alternativen entweder kennt oder nicht nutzt. Ja, da geht es auch um Suchmaschinenalternativen oder solche Dinge wie Terminplaner, dass es auch noch andere Programme als Doodle gibt, die datenschutzrechtlich weniger bedenklich sind, oder andere Anbieter als WhatsApp, die ja mittlerweile zu Facebook gehören, und das, wenn sie auch sagen, sie würden verschlüsseln, gibt es auch noch andere Verschlüsselungs- oder sicherere und offenere Verschlüsselungsangebote, Programme, die auch anders organisiert sind, wie Threema und Signal zum Beispiel, aber auch umfassende Technisierungsprozesse. Wir haben gerade die Diskussion um die selbstfahrenden Autos und ethische Fragen, wo es auch um Rechtsprechung geht und so weiter. Aber auch solche Sachen, intelligente Software, wo soll das hingehen? Internet of Things, Robotik, gerade im Bereich Industrie 4.0 ist das ja auch ein großes Thema. Also da fände ich es wichtig, dass da ein breiter gesellschaftlicher Diskurs drüber stattfindet. Und dazu muss eben erstmal eine Ermöglichung auch geschaffen werden. Dann würde ich, weiß gar nicht, wie ich in der Zeit bin. Passt gut. Ja? Alles okay? Gut. Dann würde ich übergehen zum eigentlichen Thema des Abends und noch drei Anregungen geben. Einerseits ist in der Gym-Studie, das dachte ich, könnte ich noch mit einbinden, auch ein Befragungsteil enthalten, wo es darum geht, wie gehen Jugendliche mit Informationen um, wenn Berichte widersprüchlich sind. Welche Glaubwürdigkeit wird welchem Medium zugesprochen? Da ist interessanterweise die Tageszeitung noch das Medium, dem eine sehr hohe Glaubwürdigkeit zugeschrieben wird. Als nächstes folgt dann das Fernsehen, das Radio und das Internet. Und je älter jedoch die Befragten sind, desto eher geht die Tendenz dann doch dahin, das Internet zu nutzen. Und im Zweifelsfall sind dann aber Orientierungen, also wurden als die wichtigsten Orientierungspunkte Spiegel Online genannt, und dann Google, was ja eigentlich eine Suchmaschine ist, also wo ich auch nur Suchergebnisse bekomme, und dann die Community Facebook. Ja, eine wilde Zusammenstellung. Ein anderer Punkt, den ich, und wir können die Folien ja online stellen, wo ich nochmal Seiten zusammengestellt habe, auf denen, also die sich auch zum Ziel gesetzt haben, Falschmeldungen, Fehlinformationen aufzudecken und suchbar, auffindbar zu machen. Das ist einfach nochmal eine kleine Zusammenstellung ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Und zum Schluss möchte ich noch ein paar Thesen vorstellen, die vielleicht die Diskussion anregen könnten. Wie gesagt, halte ich die augenblickliche Entwicklung und auch die Diskussion um Fehlinformationen und Manipulation um einen Teil des Aushandlungsprozesses, wie wir mit den strukturellen Veränderungen, die mit digitalen Medien einhergehen, umgehen. Und auch die Neuorganisation von Gatekeeper-Rollen, die ja zunächst ja, stark Medienkonzernen und ja, auch Regierungsstellen oblag. Mittlerweile haben wir es eher mit einer Verantwortungsübertragung auf die Einzelpersonen zu tun, was allerdings eigentlich eine völlige Überforderung darstellt und eigentlich auch eine Utopie ist, dass jeder sich selbst darum kümmert, die richtigen Informationen zu bekommen. Also dann haben wir eigentlich den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als zu recherchieren. Problematisch in der Darstellung von Nachrichten, von Meldungen, von Verhältnissen, die nicht in unserer unmittelbaren Umgebung stattfinden, stellt sich immer die Komplexitätsreduktion dar, die wir aber brauchen, um überhaupt die Fülle der Themen behandeln und abdecken zu können, und die Legitimität der jeweiligen Sprecher, die diese Meldungen von sich gehen. Wie schon aus dem Aufbau meiner Ausführungen ersichtlich ist, halte ich Medienkompetenz dafür die einzige Lösung, die einzige Herangehensweise, und deshalb eben Medienbildung jetzt auch nicht nur als ein Inhalt, der in der Schule vermittelt werden sollte, auch, aber ich denke, das ist auch ein Teil der Bildung, die uns alle angeht und die nicht mit einem bestimmten Lebensalter abgeschlossen ist, gerade im Hinblick auf die Dynamik der Entwicklung. Ja, damit möchte ich erstmal schließen und übergebe dir das Mikro, oder es okay. War jetzt eigentlich geplant, Verständnisfragen, die können eigentlich jetzt auch gleich an mich. Ja, genau, also das wäre jetzt die Möglichkeit, also wenn Sie Verständnisfragen haben oder etwas, was wirklich gerade einen der Punkte aufgreift, die behandelt wurden, die Sie noch vertieft haben möchten, dann wäre das an dieser Stelle möglich. Wir würden dann das Funkmikrofon zurückgeben und ja, die Frage könnte gestellt werden. Gibt es solche Fragen? Was die Rolle des Gatekeepers genau ist? Ich habe jetzt keine buchreife Definition parat, aber das ist die Stelle, die auswählt, welche Meldung berichtenswert ist, also was relevante Informationen sind und was irrelevant ist. Also so eine Art von ja, Filter, Vorauswahl, Relevanzbekundung, was eben zunächst mal eigentlich größeren Medienhäusern oder eben Regierungen oder staatlichen Institutionen oblag, wobei sich diese Strukturen ja eben im Auflösen gerade befinden. Gut, sollten keine weiteren Verständnisfragen mehr im Raum sein, dann würden wir jetzt auf die Diskussion mit unseren Rednerinnen hier im Podium übergehen. Vielleicht würden wir doch noch kurz diesen Umbau vornehmen, dass der etwas abseitige Stuhl doch eine ganze Absatzbreite war. Habt ihr gedacht, um dem Vorteil mit dem Weg zu sein? Vielleicht nehmen wir uns die 2 Minuten oder 1,5 Minuten und fahren dann fort. Also Sehr schön, dann sind die Unterarten auch abgeschlossen. Ich würde jetzt vielleicht ganz gerne in deine Richtung blicken. Wir haben jetzt viel gehört über, also ich habe sehr schön gefunden, dieses Schlagwort das Plädoyer der Unaufgeregtheit. Neue Medien stiften zuerst immer ein bisschen Unordnung, aber man kann das dann doch in den Griff bekommen. Matthias, du hast viel geschrieben zum US-Wahlkampf, hast dich auch selbst in den USA aufgehört und das dort mitverfolgt. Jetzt ist da eine Person ins Rampenlicht gerückt, die sehr stark mit diesen neuen Technologien in Verbindung gebracht wird. Sehr viele Schlagworte machen da die Runde, das Postfaktische und die ganze Aufregung im Fake News. Würdest du dieses Plädoyer Unaufgeregtheit so teilen? Oder hast du ein paar Eindrücke, die du mit uns teilen willst, die da vielleicht ein gegenteiliges Bild auf den Tag legen? Also generell finde ich es mal sehr gut, dass man sozusagen nicht diesen kompletten Kulturpessimismus teilt, von wegen alles wird schlecht und die Gesellschaft geht zugrunde aufgrund der Entwicklung der neuen Medien. Weil eben, wie du meiner Meinung nach richtig gesagt hast, sowas immer einen Wandel schafft und sich das offensichtlich sich erst einspielen muss sozusagen, aber eben nicht heißt, dass automatisch alles schlechter wird, nur weil sich die Art, wie man Medien konsumiert, ändert. Andererseits ist es natürlich schon so, dass in den letzten Jahren sich gewisse Entwicklungen abzeichnen, die Medienwelt wahrscheinlich doch ein bisschen auf den Kopf stellen. Das hat eben viel damit zu tun, dass eben neue Medien immer stärker werden, soziale Netzwerke stärker werden und die traditionellen Medien diese Filterfunktion, die sie haben oder hatten, das heißt nicht nur Informationen zu verbreiten, sondern die Informationen auszuwählen und vor allem in einen Kontext zu stellen, dass sie die immer mehr verlieren. Also dadurch, dass zum Beispiel Politiker sich immer mehr direkt an ihre Wähler oder an die Menschen, die sie ansprechen wollen, wenden können und durch diese neuen Kanäle immer mehr Möglichkeiten haben, das zu tun, verlieren die traditionellen Medien am Publikum und stellenweise auch an Vertrauen. Also diese ganze Diskussion rund um Lügenpresse und also werden Journalisten doch mit einem konfrontiert. Es ist gut zu sehen, auch statistisch belegt, dass das Vertrauen nicht komplett erschüttert ist. Aber es ist zum Beispiel interessant, auch bei der Umfrage, dass wenn die Seriosität von Medien, von Online-Medien abgefragt wird, eben an zweiter Stelle Google ist, weil es eine Suchmaschine ist und auf Google kann man alles finden, egal ob das vertrauenswürdig ist oder nicht vertrauenswürdig, also das ist eigentlich komplett absurd, überhaupt zu fragen, ob das seriös ist oder nicht. Und an dritter Stelle dann Facebook, wo es ähnlich ist, also Facebook ist ja ein Verteiler für Informationen und kein Produzent von Informationen. Ja, und das zeigt eben ganz, ganz gut auf, doch wie das für Herausforderungen konfrontiert ist, weil du den US-Wahlkampf angesprochen hast. Ist jetzt mit Donald Trump ein Präsident gewählt worden, der das sehr exzessiv nützt, wo ja schon viel die Rede ist von einer Twitter-Präsidentschaft sozusagen, weil er jetzt gerade angekündigt, aber zumindest bis vor kurzem noch keine einzige Pressekonferenz gehalten hat nach seinem Wahlsieg. Normalerweise geben Kandidaten nur wenige Tage danach ihre erste Pressekonferenz. Das heißt, wo sozusagen man sehr stark sieht, wie Politiker das umgehen können, teilweise erfolgreich versuchen zu umgehen, also eben die Medien als traditionelle Informationsvermittler. Und ja, das gerade bei einem Kandidaten, der doch sehr ungewöhnlich ist, auch in seinen Positionen und Aussagen, um es mal so auszudrücken, und mit der Wahrheit nicht immer ganz genau nimmt, ist eben dieser direkte Weg, ohne eben diesen zwischengeschalteten Filter der Medien problematisch. Und da wird es sehr spannend sein zu sehen, wie sich die Gesellschaft darauf einstellt. Vielleicht darf ich jetzt ein zweites Themenfeld kurz aufmachen. Also es wird gehört, wenn ich das versuchen darf, so zusammenfassen, also diese traditionelle Rolle der Filterfunktion des Gatekeepers ist momentan ein bisschen unbesetzt in gewisser Weise, es ist vakant und es schafft bis zu einem gewissen Grad Verwirrungen. Jetzt hast du dich auf der anderen Seite mit genau diesen traditionellen Medien auseinandergesetzt und dich mit Boulevardmedien in deiner Dissertation auseinandergesetzt. Wie gut ist es um diese traditionelle Gatekeeper-Rolle bestellt, beziehungsweise wie viel Vertrauen darf man denen dann auch entgegenbringen? Naja, ich denke, Boulevardmedien schaffen sozusagen eine eigene Agenda. Also da geht es weniger um die Hard News, also um Politik und Wirtschaft und vielleicht noch Kultur, sondern da geht es halt ganz viel um Prominente, um Pseudoskandale, sage ich jetzt mal. Und problematisch wird das halt aus meiner Sicht dann, wenn ein Medium wie die Kronenzeitung halt auch, sagen wir mal, sehr in Regierungsnähe kommt durch Inserate. Regierungsinserate, sei es Ministerien inserieren, das betrifft vor allem da die Gratiszeitungen, die jetzt in Tirol jetzt nicht so verbreitet sind wie heute und Österreich, wo man dann natürlich merkt, ja, da wird auch eine gewisse Scheinwelt aufgebaut, nicht? Ein Herr Feimann wird dann, man kann sich ja kaum noch erinnern an den Mann, aber ein Herr Feimann wird dann Bundeskanzler, 8 Jahre bleibt und 8 Jahre Bundeskanzler, niemand weiß warum. Ja, also ich glaube, Boulevardmedien sind in dem Bereich wirklich ein bisschen auch, und nicht nur in dem Bereich, ein bisschen die Ausnahme. Also da glaube ich von denen jetzt die große Erwartungen an die zu stellen, ist wahrscheinlich verfehlt. Mir hat ganz gut gefallen, wenn ich ganz kurz, also diese Erosion von Wahrheitsmonopolen, das habe ich ein bisschen aufgeschnappt. Und ich denke mir auch, also mir gefällt das sehr gut, unaufgeregt und vielleicht einmal ganz das umzudrehen. Warum sind wir denn alle so eingeschüchtert? Warum sagen wir nicht, wir leben in einer verdammt spannenden Zeit? Noch nie war der Zugang zu Informationen so einfach. Jetzt rede ich natürlich auch von den Industriestaaten, von den glücklichen Menschen, die einen Internetzugang haben. Aber ich denke mal, jetzt dem Kreis kann man es voraussetzen wahrscheinlich, dass wir alle erste Weltmenschen mehr oder weniger sind, in der privilegierten Position von denen sind. Und ja, es war noch nie so leicht, sich zu informieren. Es war auch noch nie so leicht, Informationen zu überprüfen. Also warum sind wir alle so, also das frage ich natürlich jetzt auch provokant, warum sind wir alle so eingeschüchtert und sind alle so, ja, um Gottes Willen, die ganze Medienkultur ist bedroht und wer soll jetzt unser großer Gatekeeper sein? Ich bin eigentlich ganz zufrieden, dass es keinen großen Gatekeeper gibt, der mir sagt, die 10 Nachrichten sind wichtig, sondern such du das selbst zusammen. Und da, das hat die Petra eh schon gesagt, ist natürlich Bildung unerlässlich. Also Medienbildung, Medienerziehung gehört meiner Meinung nach mindestens, ja, eigentlich schon in der Volksschule. Gehört als Schulfach, nicht nur als schwammiges Unterrichtsprinzip. Und ja, man sollte den Leuten die Skills in die Hand geben, auch zu fragen, ist das, werde ich da manipuliert? Manipuliert wird man ja fast immer in irgendeiner Richtung, nicht? Die ganz wertfreie, ganz richtige Information gibt es ja nicht. Vielleicht, dass ich mich an der Stelle kurz einschalte. Wir haben nämlich auch gehört, dass es etwas sehr einfach ist, sich zu informieren, dass aber die auffindbare Information nicht zugleich Wissen bedeutet, dass das sehr viel interpretative Tätigkeit erfordert und dass das häufig auch für die Einzelperson zu einer Überforderung gerät. Also man müsste den ganzen Tag Fakten checken. Vielleicht daher noch einmal zurück zu den traditionellen Filterinstanzen und Gatekeepern. Marianne, du hast dich beschäftigt mit der Berichterstattung über die katholische Kirche in unterschiedlichen Pressemedien. Kannst du uns dazu ein bisschen erzählen, wie da kommuniziert wird, was vielleicht oder ob sich auch Unterschiede festmachen lassen? Ja? Funktionieren diese diese Filter neutral? Gibt es große Unterschiede in der Berichterstattung zum selben Thema? Ich möchte, bevor ich darauf eingehe, auch noch zurückkommen, noch einmal auf diese Gatekeeper-Funktion. Also ich stimme dir da ganz zu, Andreas. Also ich finde es eigentlich toll, dass es jetzt, also ich habe das Gefühl, es gibt nicht mehr keine Gatekeeper, sondern viel mehr Gatekeeper. Und in Österreich sind wir das vielleicht auch nicht gewohnt, weil Österreich ein Land ist, in dem die Pressekonzentration sehr, sehr stark ist. Und insofern vielleicht wenige Gatekeeper darüber entschieden haben, was auf die Agenda so kommt. Und dann möchte ich noch sagen, dass Gatekeeper ja auch nicht im luftleeren Raum agieren, sondern die sind Teil einer Kultur und Teil einer Gesellschaft und das wirkt sich auf ihr Gatekeeper-Dasein sozusagen aus. Wer ist Gatekeeper? Also Gatekeeper kann sein ein Journalist, aber selbst ein Journalist ist nicht eine Einzelperson, sondern dahinter steht eine Redaktion. Und dahinter steht ein ganzes Mediensystem, dahinter stehen, woher kommen die Informationen, die Presseagenturen, die auch schon Informationen filtern, also Gatekeeper, das sind nicht nur Einzelpersonen, sondern das sind Systeme, Institutionen, die dahinter stehen und eben auch die Gesellschaft im Endeffekt. Das heißt, all das beeinflusst den Mediendiskurs. Und ich wollte mir eben anschauen, also in meiner Dissertation habe ich untersucht Tageszeitungen in Österreich und Tageszeitungen in Frankreich und mich hat interessiert, wie die Kirche in diesen Medien dargestellt wird, weil auch in Bezug auf die Kirche diese Kulturpessimisten oft gesagt haben, die Medien, die zerstören die Kirche, die berichten ausschließlich negativ über diese Institution und dadurch wird unsere Kultur zerstört, wie auch immer. Und mich hat interessiert, wie funktioniert das wirklich, also was steht wirklich in der Presse über die katholische Kirche. Und der Vergleich zwischen Österreich und Frankreich, der sollte auch zeigen, dass eben wiederum die Kultur einen sehr starken Einfluss hat auf diese Inhalte. Ganz kurz Unterschied zwischen, ein wesentlicher Unterschied zwischen Frankreich und Österreich ist, dass in Österreich es zum Beispiel Religionsunterricht an öffentlichen Schulen gibt. In Frankreich ist das nicht der Fall, da ist das Trennungssystem zwischen Staat und Kirche sehr, sehr viel stärker als in Österreich. In Frankreich werden auch keine Religionen anerkannt öffentlich, sondern die sind über Vereinsrecht organisiert. In Österreich gibt es anerkannte Religionsgemeinschaften, die auch zum Beispiel in politischen Ethikkommissionen eingeladen werden. Was nimmt alles Einfluss auf die Berichterstattung? In Bezug auf Österreich habe ich untersucht die Tageszeitungen Presse, Standard und Kronenzeitung, habe auch Journalisten dazu interviewt, wie ist das mit ihren Redaktionslinien zu diesem Thema. Ein Punkt war hier zum Beispiel, der mich verwundert hat, auch dass jede Tageszeitung wirklich dezidiert einen Journalisten engagiert hat, der über dieses Thema zu berichten hat. Also es gibt jemanden, der für diese Aufgabe zuständig ist und alle Personen haben sich auch als katholisch bezeichnet, also die sind Teil der katholischen Kirche. Und mich hat dann irgendwie interessiert, wie unterschiedlich das gemacht wird und da gab es schon auch in meiner Analyse, also ich habe mir einen Korpus zusammengestellt von mehr als, also in Österreich waren es ungefähr 100 Artikel, glaube ich, also es war so eine Stichprobe, die ich gezogen habe. Und ich wollte schauen, wie sich diese Redaktionslinien auswirken. Ich mache es ein bisschen kürzer. Im Endeffekt kann man sagen, dass der Standard sich selbst auch der Kirche gegenüber als sehr kritisch bezeichnet, die Presse als kritisch loyal und die Kronenzeitung als der Kirche sehr positiv gestimmt. Sozusagen. Das zeigt sich in der Berichterstattung darin, dass zum Beispiel die Presse und die Krone eine umfangreichere Berichterstattung haben, der Standard tendenziell weniger umfangreich und auch tendenziell kontroverse Themen bevorzugt. Im Vergleich zur Presse und zur Krone, wobei die Unterschiede viel, viel geringer sind, als man vielleicht meinen könnte. Und bei der Kronenzeitung am auffälligsten ist diese sehr, sehr pro-kirchliche Berichterstattung. Ich habe dann auch noch eine andere kleine Studie gemacht im Rahmen der der Missbrauchsthematik, wo sogar zu dieser Thematik in der Krone sehr, sehr viele positive Berichte gekommen sind in Bezug auf die Kirche. also hier sehr pro-kirchlich agiert. Das heißt, dass diese Wert- und Wertvorstellungen der Journalisten sich durchaus auswirken auf die Berichterstattung über die Kirche. Alle gemeinsam hatten, dass sie die katholische Kirche als großen Gesellschaftsfaktor nach wie vor anerkennen. Also der Umfang der Berichterstattung war in allen Zeitungen eigentlich ein sehr großer. Und sogar der Standard sieht das als politisch relevanten Faktor. Also die meisten Artikel erscheinen zum Beispiel in der Rubrik Politik und durchaus auch auf der Titelseite. Also es ist ein Phänomen, ein Thema, das von den Zeitungen durchaus als wichtig wahrgenommen wird. Jetzt auf der Seite viel Positives vernommen, von wegen, also dieses Wegfallen des Gatekeepers, das Andreas schönes Plädoyer. Gehen wir mal in die Richtung weiter. Teilst du diesen Optimismus? Also ich kann dem, was ihr gesagt habt, einiges abgewinnen. Wie gesagt, es ist nicht prinzipiell schlecht, wenn Medien herausgefordert werden. Es ist ja auch so, dass es prinzipiell Kritikfähigkeit, egal wem gegenüber, auch traditionellen Medien gegenüber natürlich extrem wichtig ist, weil nicht alles, was Medien schreiben, jetzt die eben umstrittene Wahrheit ist, oder es ist sehr wichtig, das alles zu hinterfragen. Das vorausgeschickt. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, ganz gut, wenn wir das ein bisschen praktischer runterbrechen, warum ich schon der Meinung bin, dass eben soziale Netzwerke im Speziellen zumindest momentan noch problematisch sein können. Und zwar, wenn man jetzt die ganze Diskussion rund um Fake News hernehmen. Als Beispiel im US-Wahlkampf ist eine Geschichte groß geworden über die sozialen Netzwerke unter dem Hashtag Pizzagate. Das heißt, es wurde behauptet, dass Hillary Clinton gemeinsam mit ihrem Wahlkampfmanager einen Kinderpornoring betreibt, von einer Pizzeria aus in Washington, wurde fleißig geteilt und vor 3 Wochen oder so, 4 Wochen, ist dann schließlich ein Mann in das Pizzalokal gegangen und hat mit einer Waffe um sich geschossen. Dann hat gesagt, er wollte eben in diesem Fall ermitteln. Jetzt ist es so, dass Verschwörungstheorien natürlich nicht neu sind, jetzt schon immer gegeben, aber soziale Netzwerke bieten einen idealen Platz, um sie noch viel größer zu machen und noch viel weiter zu verbreiten, wie das bisher der Fall war. Neben dieser Diskussion um die Fake News, die ihre Berechtigung hat, finde ich viel wichtiger eigentlich die Diskussion eben rund um die Echokammer Facebook, das heißt, den auch durch den Facebook-Algorithmus bedingten Vorgang, dass man sich immer mehr Bestätigung holt, immer sich in seinen eigenen Meinungen bestärkt und das liest, was der eigenen Meinung entspricht. Also Facebook hat ja die Tendenz, bewusst dem User Nachrichten zu geben, die dem ähneln, was man bis jetzt schon geliked hat. Das heißt, wenn man Dinge liked, die in eine bestimmte politische Richtung gehen, wird man noch mehr Artikel von dieser Richtung bekommen. Auch das ist jetzt wiederum kein neues Phänomen, also ich glaube, das ist sehr menschlich, dass man sich mit Leuten oder auch im Freundeskreis mit Personen umgibt, die jetzt nicht total konträre Meinungen zu einem selbst haben. Aber es ist halt wiederum so, dass die sozialen Netzwerke dieses Phänomen ausdehnen und meiner Meinung nach diese Tendenzen verstärken. Das heißt, dass man weniger seine eigenen Meinungen überprüft und dadurch ein Stück weit Kritikfähigkeit verliert. Das sehe ich sehr wohl als Gefahr. Also. Möchte dazu jemand direkt was entgegnen? Vielleicht. Ja, darf ich was fragen? Ich meine, ist einfach so viel. Kann einen Moment, wir bringen schon das Mikrofon zurück. Ist es einfach so, weil so viel Information da ist, es ist unmöglich, ist sie zufrieden? Ich meine, früher war es halt einfacher, dann hat man halt 5 Artikel gelesen und das war relativ einfach, oder einfach war es zumindest etwas übersichtlicher, sich ein Bild zu machen. Und jetzt gibt es halt extrem viel Information. Das ist halt schwierig, sich dann ein Bild zu machen, was vielleicht stimmen könnte oder nicht. Und der Aufwand, das zu verifizieren oder falsifizieren, ist dann enorm groß. Aber es ist nicht unbedingt negativ. Was muss man machen, dass dann es auch gelingt, dass diese Sache wie zum Beispiel dieses Pizzagate eben nicht stattfindet? Ist es eher so, dass die Zivilgesellschaft auch gefordert ist, dann halt auch das rascher zu hinterfragen? Dann ist die Sache wiederum balanciert. Ja, also das ist sicher so, dass einfach die, also meiner Meinung nach, die Geschwindigkeit von der Veränderung und die Geschwindigkeit, dass sich eben die Anzahl an Nachrichten, die auf uns niederprasselt, einfach so stark erhöht hat, dass eben die Menschen oder viele eben noch nicht geschafft haben, sozusagen den Umstieg zu schaffen, dass diese Filterfunktion nicht mehr so bei den traditionellen Medien liegt, sondern dass man die selbst einfach auch ausüben muss. Also das ist nicht unbedingt, das ist jetzt kein Vorwurf, sondern das ist total verständlich. Ich habe zum Beispiel vor kurzem mit einem Wahlkampfberater von Hillary Clinton geredet, eben über diese Thematik. Und der hat auch gemeint, dass sozusagen es einfach noch eine Weile dauern wird, bis die Gesellschaft es schafft, diese Mediennutzungskompetenz der neuen Realität anzupassen. Also dass sozusagen bis man neue Wege findet, diese Informationen zu überprüfen oder sich neu zu überlegen, welche Informationen stuft man seriös ein und welche nicht, dass sich das einfach über die Zeit noch entwickeln wird. Kannst du noch mal was fragen? Könnte es sein, dass die... Bitte gerade noch mal warten auf das Mikrofon. Könnte es sein, dass die Medien, die traditionellen Medien versagt haben? Man glaubt ihnen einfach nicht mehr? Wäre auch möglich. Also generell muss ich dazu sagen, das ist wieder das mit den Medien, höre ich generell nicht so gern, weil Medien sehr unterschiedlich sind. Es gibt sehr viele unterschiedliche Medien. Ja. Aber ja, es ist jetzt auch eine große Diskussion eben bezüglich der Berichterstattung, um eben mal bei einem Beispiel zu bleiben mit den USA, dass sozusagen auch da einfach im Wahlkampf immer mehr, dass eben sich die Tendenz verstärkt hat, dass man den Medien nicht traut. Das, ich glaube, man müsste jetzt sehr weit ausholen, woher das kommt, woher dieser Vertrauensverlust kommt. Da wird sicher teilweise berechtigt sein, teilweise weniger berechtigt. Aber ja, also vielleicht will sonst noch jemand dazu was sagen. Ja, Patrick, der Person zu meiner Rechten juckt schon ziemlich hinter den Nägeln. Naja, so schlimm ist es nicht. Es geht noch mit den Nägeln. Naja, aber ich glaube, bei der Filterbubble geht es ja auch darum, nicht, dass diese Likes unglaubliche Auswirkungen haben. Nicht? Du sagst das, dass dann, man liked ja dann die Sachen, die man irgendwo hören will. Also ich nehme mal an, ganz viele darin werden eher den Standard-Like als die Kronenzeitung. Und es ist halt so, dass diese sozialen Medien nicht wirklich sozial sind. Wir haben vor kurzem einen Medientag gehabt an der Uni Innsbruck, wo der Martin Blumenau, FM4, Moderator, glaube ich, gesagt hat, man sollte eher von geselligen Medien reden als von sozialen. Weil es eigentlich darum geht, nicht, was schauen meine Freunde an, was interessiert meine Freunde. Die sind nicht sozial im Sinn, im deutschen Wort sind keine fürsorglichen Medien oder keine karitativen Medien, sondern einfach Geselligkeitsmedien. Und wie du auch gesagt hast und wie auch du in deinem Vortrag gesagt hast, man darf ja nicht vergessen, diese Sachen sind ja extrem neu eigentlich immer noch. Ich meine, Facebook ist 2004 gegründet worden und war dann lange Zeit eigentlich so ein Campus-Tool für irgendwelche US-amerikanischen Unis. Und bis das nach Europa geschwappt ist, ich meine, gut, bei uns hat es ein bisschen davor StudiVZ gegeben, aber das sind ja, das sind 10 Jahre in der Mediengeschichte. Und ich glaube, es ist schon so eine Erosion von, ich glaube nicht, dass die Medien schuld sind und die Medien uns betrogen haben, also wenn ich die Frage kurz beantworten darf, ich glaube, es ist wirklich, es geht ein bisschen weiter, also mit diesem Schlagwort, was ich noch nicht gehört habe heute, und darf ich es in die Runde werfen, des Postfaktischen, ist da schon was passiert. Also da müssen wir jetzt nicht unbedingt den Herrn Donald, wie ich ihn nur nenne, bemühen, sondern es ist anscheinend wirklich nicht mehr so, dass unbedingt, vielleicht ist das die große Pulverisierung unserer Zeit, ich weiß es nicht, aber es geht nicht mehr um Wahrheit, es geht eher um Gefühle, es geht darum, Wirkung zu erzeugen. Also es muss nicht richtig oder falsch sein, es muss nur knallen. Das merkt, glaube ich, jeder, der die Medien auch teilweise sehr seriöse Medien, weiß auch nicht, ob es die in der Form noch gibt, die Trennung zwischen U und E, also zwischen Boulevard und seriösen Medien, erodiert ja auch, weil alles ist die Quote, es muss sich verkaufen. Und im Kapitalismus ist halt hauptsächlich die Quote und die Verkaufszahl wichtiger als vielleicht die Seriosität und die Qualität. Ich habe dort hinten noch eine Frage gesehen, vielleicht können wir die schnell einbauen. Ich wollte noch fragen, und zwar zu diesen, du hast es angesprochen, die, also dass Facebook sozusagen einem die Informationen dann weiterhin vorlegt, die schon in die Richtung gehen, der Informationen, die man zuvor geliked hat zum Beispiel. Da habe ich gehört, dass wenn es jetzt sozusagen wirklich darum geht, dass es Algorithmen gibt, die da sozusagen die herausfiltern, welche Position man selber bezieht und diese Position dann immer weiter bestärken, dass Mark Zuckerberg das bestreitet. Also mich hätte bloß mal interessiert, ob das sozusagen, wie sicher das ist, dass Facebook diese Algorithmen verwendet, die über eine einfache irgendwie Werbung oder sowas hinausgehen, sondern wirklich auf diese, wegen dieser Information. Das ist jetzt eine sehr spezielle Frage. Kann da jemand auf dem Podium dazu was beitragen? Hat da jemand was im Petto? Also prinzipiell kommt der Algorithmus, oder zuerst wird er über die Werbung begründet, oder sozusagen? Also dass sozusagen die Menschen mit Produkten versorgt werden, mit Anzeigen, die ihnen gefallen, aufgrund von ihrer Historie an Einkäufen oder an Dingen, die sie angeklickt haben. Aber es ist definitiv so, dass Facebook einen Algorithmus hat, der sozusagen filtert, was einem angezeigt wird und was nicht. Das heißt, wenn man zum Beispiel gewisse Dinge liked von Freunden, wird öfter was angezeigt, was man von diesem Freund geliked hat. Also das ist, glaube ich, jetzt nicht, wird, glaube ich, nicht bestritten, das wäre mir jetzt neu. Wenn jetzt diese Freunde gewisse politische Einstellungen haben zum Beispiel und etwas posten, man liked es, wird einem immer eher das angezeigt. Also ich glaube jetzt nicht, dass das irgendwie Also was Zuckerberg bestreitet, ist, dass damit Politik gemacht würde. Und das ist ähnlich wie mit Hate Speech und so weiter, dass er versucht, Facebook eben auf diese Geselligkeitsposition, auf dieser Position zu halten und eben von sich weiß, dass damit auch Ideologien transportiert werden und so weiter. Also diesen Bereich leugnet er einfach. Also selbstverständlich arbeiten die mit solchen Algorithmen wie Amazon auch mit Kaufempfehlungen und so weiter. Andy Bevis, Filterbubble. Also das ist das Buch, wo der, also der hat das das erste Mal so in die Öffentlichkeit gebracht, von der Filterblase. Ich glaube, das ist ziemlich gut untermauert, also keine Urban Legend oder eine Verschwörungstheorie, sondern ganz klar, Geschäftsmodell ist, Daten auszuwerten und uns halt alle optimal zu bewerben, sozusagen. Ja. Marianne, du wolltest noch was sagen? Ja. Ich wollte nochmal zurückkommen auf die Filter und auf die Objektivität der Berichterstattung und auf die traditionellen Medien. Also Medienkritik ist wichtig, sehr wichtig. aber die traditionellen Medien jetzt zu verteufeln oder zu sagen, dass sie schlechter geworden wären, das greift auch zu kurz. Ich denke, was wir sehen, ist, dass jetzt einfach das, was du beschrieben hast, mit, dass dieses Wahrheitsmonopol verschwindet, dass sich das jetzt dahingehend auswirkt, dass die Glaubwürdigkeit einfach verloren geht, der traditionellen Medien, nicht weil sie so viel schlechter würden, sondern weil man mehr und mehr realisiert, wie sie arbeiten. Und das war immer schon so. Das heißt, es ist einfach utopisch zu glauben, dass eine Tageszeitung die gesamte Realität abbilden kann auf objektive Art und Weise. Da wird gefiltert, da muss gefiltert werden, das sind immer ja, ausgewählte Informationen. Und was, eben was ist Objektivität? Also das heißt nicht, dass wir nicht mehr verlangen können, dass die Medien objektiv berichten sollen, sondern im Gegenteil, klar ist, dass das Ziel, aber was ist Objektivität? Also das ist nicht die klare Abbildung der Realität eins zu eins, das geht nicht. Auch wir, also jeder Mensch filtert aufgrund seiner Wahrnehmung, aufgrund seiner Sozialisation und so weiter. Also was ist Realität? Und eben die Konsequenz daraus ist, was ist Objektivität? Und ein Aspekt ist heute schon genannt worden, nämlich die Quellen. Also zum Beispiel, dass die Quellen angegeben werden, von woher die Information stammt, das heißt eine gewisse Transparenz zum Beispiel. Oder dass man eine möglichst große Bandbreite an Themen anbietet zum Beispiel. Also es gibt schon Kriterien, aber was ich nochmal betonen möchte, es ist einfach utopisch zu verlangen, dass ein Medium eins zu eins die Welt abbilden kann. Das geht nicht. Ich würde vielleicht gerne, bevor wir dann wirklich einmal eine große Runde an Fragen einholen, probieren selbst eine Frage zu konstruieren und dafür würde ich kurz ausholen. Wir haben jetzt ein bisschen so gehört, wir befinden uns im Umbruch, diese klassische Gatekeeper-Rolle ist irgendwo vakant. Das kann man positiv oder negativ deuten. Wir haben von deiner Seite ein bisschen gehört, okay, bei den Boulevardmedien war die auch nie so gut aufgehoben, diese Rolle. Es gibt irgendwie aktuell eine sehr neue Spitze der Medienkritik in gewisser Weise, also ich fasse das unter diesem Schlagwort Lügenpresse zusammen, mit dem wir sicher alle regelmäßig konfrontiert sind. Warum ist es, oder kann man Ideen sammeln, warum so ist, dass dieser Vorwurf, also diese überhöhte Medienkritik, vor allem diesen Medienstyle, die wir aber mit dieser Gatekeeper-Rolle gerne betraut sehen würden, also warum ist die Kronenzeitung, dieser Lügenpresse-Vorwurf nicht ausgesetzt in dem Ausmaß, wie es der Standard vielleicht ist? Andreas. Huch. Keine Ahnung. Das war eine gemeine Frage. Dann vielleicht die Leute, die so gerne von der Lügenpresse sprechen und das auskantieren, die lesen vielleicht eher die Kronenzeitung, vielleicht in Deutschland die Bild-Zeitung, als den Standard oder die Süddeutsche. Und ganz so neu ist das ja nicht. Die Lügenpresse ist ja auch, hat ja eine traurige Karriere, nicht? Das ist ja auch mit den 30ern und mit dem Aufstieg des Faschismus auch verbunden, dass man einfach auch erschüttert diese, ja, sage ich jetzt mal, Liberalen, nicht? Wenn wir jetzt in diesem Jargon bleiben, nicht? Diese, ja, Lügenpresse sind natürlich immer die anderen. Und die Fake News kommen auch immer von den anderen. Ich weiß auch nicht, ob das immer nur, also der Fake News kann man ja auch sagen, nicht? Dass jemand sagt, nur die Kronenzeitung ist nur Schund und das schaue ich mir gar nicht an. Also das habe ich ganz häufig, dass die Leute sagen, die Kronenzeitung, dass du das überhaupt lesen kannst. Ich finde es ganz wichtig zu wissen, was da drin steht. Also nicht in dem Sinn, dass man es glaubt, aber dass man weiß, wie denken denn, keine Ahnung, 2 Millionen Österreicher so um den Daumen gepeilt, die zumindest wöchentlich einmal die Kronenzeitung anschauen. Das ist auch dann die Blase, die da ist. Nicht? Man fühlt sich dann super, nicht? Weil man vielleicht ein Studium abgeschlossen hat und weil man eh die Grünen wählt und wir sind eh die Guten und alle anderen sind böse und verhetzt und sind eh dumm. So leicht geht es, glaube ich, also meiner Meinung nach nicht, dass man sagt, die sind einfach nur blöd und verhetzt, sondern man muss sich überlegen, warum denken heute, keine Ahnung, 45%, wir haben zu viele Ausländer da. Wie wird Österreich ohne Ausländer ausschauen? Also meine Meinung, ich glaube, wäre kein schönes Land, aber ja, so denken die Leute und da muss man sich überlegen, wie kommen die dazu? Und da sind wir wieder bei der Medienkritik, bei der Medienkompetenz natürlich, dass man Sachen hinterfragt, dass man Fakten checkt. Man war heute auch schon fast eine Binsenweisheit, dass die rechten Parteien vor allem da die großen, die hohen Resultate machen, wo es kaum Migrantinnen und Migranten gibt. Also irgendwoher muss ja dieser Hass und die, oder von mir aus nennen wir es Angst, aber Angst, die zu Hass wird, irgendwo muss ja die entstehen. Und das ist halt dann oft der Blick in die beliebte Tageszeitung. Also nicht in den Holländer. Ja, nein, ich wollte nur zu dem Thema Faktencheck und so sagen. Ich glaube, ein großer Teil ist auch, dass einfach die Medien momentan selbst einen Weg finden müssen oder versuchen zu finden, mit dem Ganzen umzugehen. Und gerade in den neueren Wahlkämpfen, in den speziellen USA, teilweise auch in Österreich, war ein großes Thema, ja, was ist, wenn Kandidaten wirklich bewusst mit dauernd mit Falschinformationen arbeiten. Da hat sich in den USA zum Beispiel das Fact-Checking etabliert, das heißt, dass teilweise direkt während den TV-Konfrontationen simultan von neutralen oder möglichst, also jeder versucht immer möglichst neutral zu sein natürlich, Faktencheckern, das was wirklich überprüfbar ist von den Kandidaten, überprüft worden ist und die Leute dann währenddessen mitlesen haben können, okay, das hat jetzt gestimmt, das hat nicht gestimmt. Und da ist es in gewisser Weise, glaube ich, einfach noch so ein bisschen ein Aushandlungsprozess da. Also es war gerade dann, Donald Trump hat auch CNN, also große Sender wie CNN, sich dann überlegen müssen, wie sie mit ihm umgehen, nachdem er zum Beispiel gesagt hat, so bei einer Diskussion, er meint, ja, er hat nie gesagt, dass Japan keine Nuklearwaffen haben sollte oder sowas. Und das war total falsch, also hat er vor kurzem genau das Gegenteil gesagt gehabt und CNN hat dann einfach eingeblendet unten, Trump sagte das und das und dann in Klammern, es stimmt nicht. Und das ist sehr ungewöhnlich für ein Medium, was er versucht einfach üblicherweise Informationen weiterzugeben und sie eben nicht zu werten, außer es ist als Kommentar gekennzeichnet. Und das ist eben, glaube ich, einfach so Teil von dem Umgang mit auch mit populistischen Strömungen sozusagen, wo einfach Medien jetzt im Weg finden. Dann, okay, es gibt noch eine Wortmeldung. Ja, Entschuldigung, ich möchte ganz kurz einhaken zum Thema nicht werten. Also ein Teil meiner Dissertation war auch Bewertungen zu analysieren von Zeitungsartikeln, und zwar sowohl von informationsbetonten als auch von meinungsbetonten, weil sowohl zum Beispiel die Redaktionslinie des Standards als auch der Presse besagt, dass hier sehr trennscharf agiert wird, das heißt, dass zwischen Bericht und Kommentar getrennt wird und dass das den Zeitungen sehr wichtig ist. Und das ist schon tendenziell der Fall, insofern als die Texte ausgewiesen werden als Kommentare, aber es gibt auch in Berichten Wertungen, also die sind sehr wohl enthalten, das heißt, wertfreies Berichten ist auch eine Utopie, also das geht einfach nicht. Das ist, ja, also sprich, Kommentare enthalten sowieso Wertungen und in Zeitungsberichten, also in allen Berichten, die ich analysiert habe, waren Bewertungen enthalten. Die sind zwar subtiler, nicht so explizit, aber sie sind enthalten. Aber ist das nicht irgendwie etwas, mit dem ich das einfach einkalkulieren muss, also das... Wertung schon stattfindet, allein dadurch, welche Themen werden aufgegriffen, was wird zum Thema gemacht. Also das Privat, das Politische und die Zeitung ist es natürlich genauso, aber trotzdem haben wir im traditionellen Medienbereich irgendwie den bekannten Feind, sage ich jetzt mal, zu sagen, ich weiß, wo ich die Zeitung irgendwie verorten kann und ich kann mir daraus ein bisschen ein Netz spannen. Also ich weiß, die Zeit ist dann halt irgendwie pro-amerikanisch, aber liberal und ich weiß, der Spiegel hat diese famose Selbstbezeichnung von Augstein damals mit dem Zweifel links und bei der FAZ war es okay, ihr auf der bürgerlichen Seite, aber wie kann man daraus ein Netz spannen und was in etwa, welche ideologischen Formationen dahinter stehen? Aber dieses Bekannte fällt doch irgendwie weg. Ist das nicht irgendwie so ein Schlüsselproblem in den neuen Medien, dass sie nimmer was, wer den Diskurs eigentlich formt? Ja, aber ich glaube dadurch, ich weiß nicht, ob das auch nicht die Relevanz, also wenn ich jetzt also von irgendeiner völlig unbekannten Seite einen Artikel lese, dann denke ich mir, ja, könnte stimmen oder nicht. Nicht? Also einfach nur, wenn ich von irgendeiner, also wenn ich versuche das dann schon zu verordnen, es gibt ja auch im Netz dieses Fact-Checking. Nicht? Mimi Kama macht ja da einen tollen Job. Und das wird, glaube ich, auch in Zukunft immer wichtiger werden, dass es einfach zur Bewertung und noch einmal zur Überprüfung von Nachrichten kommt. Weil eben, wie gesagt, ne, diese Informationsflut, also wir sind ja alle überfordert. Und was ist wirklich wichtig? Also ich glaube, der Gatekeeper, der wird nicht ganz verschwinden, man spricht halt von Gatewatching. Also dass es Leute gibt, die dann halt einfach auch Informationen kuratieren und nicht unbedingt sagen, richtig oder falsch, aber sagen, okay, schau da mal das an. Also ich würde vielleicht, bevor wir nochmal ganz aufmachen, auch mich nochmal an einer Frage versuchen. Und zwar dahingehend, ich habe mich selbst einmal ein bisschen beschäftigt mit Politikersprache in journalistischen Periodika und dabei festgestellt, dass eigentlich schon in den 80ern auch Linguisten vielfach betont haben, dass wenn man Politikern die Möglichkeit gibt, sich zu äußern, zum Beispiel auf Pressekonferenzen, dass da häufig so positiv besetzte Formen wie informieren eigentlich verwendet werden, mehr um gewissermaßen Werbung zu machen. Also unter dem Deckmantel der Information über, ich weiß nicht, aktuelle politische Geschehnisse oder Fakten im Allgemeinen, wird versucht, ganz gezielt, aber implizit, also nicht, dass man darauf hinwiese, Parteiwerbung zu machen. Man versucht beim Thema ein bisschen auszuschweifen und mehr darüber zu erzählen, was schicklich ist für die eigene Partei, etc. Also das gibt es eigentlich schon recht lange. Und der Umstand, dass es funktioniert, zeigt ja auch eigentlich, dass die entsprechende Leserkompetenz ein bisschen abfehlt, also ein bisschen mangelt. Politiker würden nicht auf diese Weise kommunizieren, wenn sie wüssten, dass das nicht auch strategisch effizient ist. Jetzt, ich habe gesagt, also ich habe mich da mit eher traditionellen Printmedien beschäftigt, aber ich denke mir, das ist doch auch ein Problem in den neueren Medien, dass das sehr virulent ist, dass es so eine direkte Kommunikation zwischen Politikern und einer gewissen Zielgruppe gibt, ohne diese Filterinstanz, also häufig ohne diese Fact-Checker. Also Fact-Checker, da braucht es halt auch mal den CNN oder so, also jemand, der sich dazwischen schaltet. Häufig fällt das weg, weil ich mich direkt informieren kann, bei welchen Quellen auch immer. Gibt es dazu vielleicht noch Gedanken? Oder sollen wir es so stehen lassen? So stehen. Ja, okay. In dem Fall würden wir jetzt Fragen vom Publikum einholen. Heidi, hast du schon länger aufgezeigt, endlich. Ja, nochmal zurück ein bisschen zur Glaubwürdigkeit. Und es ist jetzt ein paar Mal genannt worden, dass die Medienlandschaft, dort traditionelle Medien, dann doch sehr divers ist und dass man sich ja dann verschiedene Dinge anschauen kann und so weiter. Ich möchte das jetzt nochmal kurz ein bisschen in Frage stellen, und zwar spezifisch auf Berichterstattung über Geopolitik zum Beispiel und jetzt aus der Perspektive von jemandem, der sich wünschen würde, dass es eine starke Friedensbewegung gibt. Und jetzt mal ein kurzes Beispiel, worauf ich hinaus will. Es war jetzt zum Beispiel auch Spiegel Online, also die Relevanz von Spiegel Online ist auch aufgetaucht in einer Umfrage. Da hat es jetzt zum Beispiel vor einem relativ kurzen, den letzten CCC-Kongress, also der Computer Chaos Club, wenn man kennt, gegeben und da hat sich zum Beispiel ein Vortragender angetan, die Spiegel Online-Artikel über mehrere Jahre, und zwar jeden Artikel Reverse Engineering genannt, also einfach auf Servern zu speichern und die Metadaten sich anzuschauen. Und da kommen alle möglichen interessante Dinge dabei heraus, unter anderem zum Beispiel, dass es gibt ja die Diskussion über die Zulassung von Kommentar bei Online-Artikeln. Und was man da zum Beispiel auch feststellen hat können, ist, dass bei geopolitischen Themen im Zusammenhang mit Russland zum Beispiel eigentlich alle Kommentare aktiviert waren und ab einem gewissen Zeitpunkt dahingegen aber alle Berichte über geopolitische Themen im Zusammenhang mit NATO oder Amerika zum Beispiel, Kommentare deaktiviert wurden und das in einer ziemlich, ohne das jetzt kommentieren zu wollen, aber ein Beispiel und vorher wurde auch der Kulturpessimismus angesprochen und ich habe das zum Beispiel auch aus einer ganz anderen Richtung erlebt, nämlich eher dahingehend, dass jetzt gerade was zum Beispiel Geopolitik angeht, das doch sehr oft als eine sehr unilaterale Berichterstattung aufgefasst werden könnte und dass da zum Beispiel gerade die Möglichkeit selber zu filtern, selber aktiv Medien zu konsumieren und weniger in dem Sinne passiv, weil ich mir den Content selber zusammenstellen kann über YouTube und so weiter, dass das eine Chance ist, zum Beispiel eben auch, ja, wie bringe ich es auf den Punkt, angenommen, ich stelle jetzt mal das in den Raum, es gäbe in, was Geopolitik zum Beispiel angeht, eine gewisse unilaterale Berichterstattung, dann ist natürlich auch die Gefahr für eine etwaige Kriegspropaganda umso größer. Und je mehr ich die Möglichkeit habe, mit neuen Medien, mit Internet und so weiter selber zu filtern, selber auch, keine Ahnung, RT online zu schauen, was dann natürlich jemand anders wieder als Propagandakanal losen. Aber da gibt es einfach ein Mehr und dann kann ich besser filtern. Und ich glaube persönlich jetzt, dass das eigentlich doch ziemlich gut sein könnte. Natürlich wird es schwierig, wenn ich über solche Themen dann irgendwie mich auf Facebook verlasse, aber da gehört dann ein bisschen mehr dazu. Also. Wer will denn? Auf der Seite? Ich gebe dir das jetzt in der Hand, ich glaube, du hast eine Replik. Ja, ich muss unbedingt irgendwas sagen, was klug ist. Nein, ich kann nur zustimmen. Ich meine, wenn man sich, ich meine, die Sachen sind ja da. Also ich glaube, es war, Wiederholung jetzt von dem schon Gesagten, es war noch nie so leicht, sich die gerade entgegengesetzte, sich gerade von den anderen anlügen zu lassen. Nennen wir es jetzt einmal ein bisschen flapsig so, weil, ja, ich kann heute Russia Today, oder wie heißt der Sender, ja, schaue ich mir auch immer wieder an. Ich sehe es ein bisschen als Satirekanal teilweise, aber ja, ist ganz interessant, wie die das machen. Und ich glaube, da sind wir wieder bei der Medienkompetenz, ne? dass man das auch eröffnen muss und das muss man den Leuten halt nahe bringen. Ich bemerke es aber bei mir auch immer, dass ich dann doch meine 5 bis 10 Webseiten abgras. Und dann auch meistens keine Zeit für mehr habe, dann rufe ich mich wieder zur Ordnung. Das fängt an mit der Suchmaschine, die man verwendet. Dass man einfach einmal ja, was anderes anschaut und nicht immer in diesem. Ich meine, das ist halt eine Frage, der Tag hat 24 Stunden und Aufmerksamkeit ist halt zentriert und wir alle sind Gewohnheitstiere. Also ich kann es zumindest für mich so sagen, ich bin ein sehr Gewohnheitsmensch. Wenn man dem ausbricht, und ich glaube, es war durch digitale Medien, es war noch nie so leicht, weil man glaubt nicht, dass man früher unbedingt die NZZ im Bahnhofskiosk, hat es auch damals schon Leute gegeben, die dann, oder die New York Times im Bahnhofskino oder Kiosk sich gekauft hat, aber heute ist das einfach nur ein Mausklick. Und darum sage ich, wie gesagt, ich sehe das Ganze nicht so pessimistisch, und das ist ja auch durchgeklungen, nicht. Es ist auch nicht so pessimistisch. Ich meine, wir haben die Tools und das muss sich halt auch einspiegeln. Also es soll jetzt nicht heißen, dass alles eitel Wonne ist, aber ich glaube, man kann das Ganze auch umdrehen und sagen, ja, wir leben in ganz interessante Zeiten, machen wir was draus. Also wir sind ja wieder bei der Diskussion mit der Medienkompetenz. Also natürlich wäre der Idealfall, wenn jeder Mensch sich über Dutzende unterschiedliche Quellen informiert und sich bei jeder einzelnen Quelle und bei jedem einzelnen Artikel selbst Gedanken macht und überlegt, kann es stimmen, kann es nicht stimmen und es kritisch hinterfragt. Das Problem ist, dass jeder Mensch nur eine gewisse Zeit zur Verfügung hat. Es gibt ja Leute wie dich. Ja, eben. Ja, das, ja. Na, aber das... Deshalb ist momentan, glaube ich, eher so das Problem, dass viele Menschen, wenn sie irgendwas im Internet lesen, dann das dann glauben, ohne das zu hinterfragen oder zu hinterfragen oder zumindest das zu wenig hinterfragen. Und also das sind natürlich das ist immer im Allgemeinen gesprochen, man müsste jeden Satz dann mehr ausdifferenzieren eigentlich. Aber dass sozusagen eben dadurch, dass der Fokus weggeht von den traditionellen Medien, wir zum Beispiel damit konfrontiert sind, dass wir einen Artikel schreiben, den nach bestem Wissen und Gewissen ausrecherchieren und dann Menschen kontern mit Artikeln von eher weniger seriösen Internetseiten und sagen, ja, Lügenpresse und das stimmt. Also, ich bin gespannt, wie sich das entwickeln wird mit dieser Medienkompetenz und dieser, dass man sozusagen selbst diese vielfältigen Informationen, wo es ja stimmt, dass es gut ist, dass man mehr Quellen gibt und so, aber dass man das auch dementsprechend bewertet. Wenn ich ganz kurz einhaken darf, also ich glaube, die Skepsis war selten so groß. Und das ist ja auch wieder eine Chance. Also ich will jetzt da nicht nur den Optimisten raushängen lassen, gell? Aber ich glaube, dass man sich solche Fragen stellt oder dass es so eine Podiumsdiskussion wie jetzt überhaupt gibt mit interessierten Zuhörerinnen und Zuhörern, zeigt ja, dass das da ist, also diese Skepsis. Und natürlich entsteht das nicht von 0 auf 100, ne? Ich glaube, es ist eben eine Frage von Bildung. Ne? Wenn man, wenn man sich anschaut, ich weiß nicht, vor 200 Jahren, wie viele Leute waren alphabetisiert? Wie viele Leute haben überhaupt das Geld gehabt, sich eine Tageszeitung zu kaufen? 200 Jahre ist natürlich viel, aber wie gesagt, ich meine, das ist alles im Wandel. Und ich möchte auch noch mal was Ketzerisches einwerfen. Und zwar würde ich behaupten, dass es nicht unbedingt hehres Ziel aller Menschen ist, bestens informiert zu sein. sondern dass es oftmals auch einfach darum geht, unterhalten zu werden, vielleicht sich selbst bestätigt zu sehen oder ja, irgendwie, wenn man an diesen Spaghetti-Monster-Kult, diese Religionsform denkt, die sich auch durch Internet verbreitet hat und Anklang findet, ja, irgendwie nochmal um so ein bisschen in diese Harmonie noch ein bisschen. Also das Pastafari fühle ich mir jetzt, das Pastafari verlasse ich jetzt dieses Podium, dieses Ketzerische. Also das ist eine Frechheit, uns da an den Pranger zu stellen. Hat sich geklärt. Weitere Fragen? Entschuldigung. Frage zur Finanzierung von Medien, Schrift oder Bildform ist egal. Es wirkt im Internet, das wäre alles kostenlos, weil jeder auf der Homepage holt die Information und ich denke mal, Recherche braucht sicher viel Geld. Wenn Sie nach New York fliegen, der Flug, da trifft sich mit jemandem, redet, was das alles zugehört. Wie finanzieren sich Medien heutzutage? Oder wie schafft man die junge Generation auch wieder dazu, das zu fördern, zu zahlen? Also über GIS-Gebühren zum Beispiel, sondern über Abonnements und solches. Ich glaube, das geht wieder in deine Richtung. Ne? Ja, das ist auch eine große Frage natürlich. Also bislang haben sich ja Medien sehr über die Abozahlen, also über die Abokunden finanziert. In dem Ausmaß, in dem sich das wegbewegt von den Printmedien hin zu Online-Medien, muss man sich wieder neu die Frage stellen, wie schafft man es, Journalismus zu finanzieren. Und das Wesen von gutem Journalismus ist ja, dass man viele Ressourcen hat und dementsprechend gut recherchieren kann. Es gibt verschiedene Modelle, die in Diskussion sind, Paywall-Modelle sozusagen. Wir haben jetzt momentan ein Modell, dass wir pro Tag 3 bis 5 Exklusivartikel haben, die bis 10 Uhr in der Früh online nur für Abonnenten digital abrufbar sind. Es gibt da ganz andere Modelle. Das wird total spannend sein, glaube ich, in nächster Zeit, weil natürlich Medien immer das Problem haben, dass also gerade Tageszeitungen sich mit ihrem Bereich, den sie abdecken, in einem Segment bewegen, den viele andere Medien auch abdecken. Das heißt, man muss ja einen Weg finden, wie man die Kunden dann trotzdem dazu bringt, den eigenen Journalismus zu finanzieren, was wahrscheinlich nur eben mit möglichst gutem Journalismus möglich sein wird, was dann wieder die Ressourcen voraussetzt. Und ja, das wird spannend. Mhm. ohne mich da jetzt ganz gut auszukennen, aber ein wesentlicher Teil, wie Medien finanziert werden, sind sicher auch noch die Anzeigen, also Anzeigenwerbung und Inserate. Anzeigenwerbung ist, glaube ich, im Internet auch sehr wesentlich, um zu den User-Kommentaren zurückzukommen. Also da versucht man auch über solche Möglichkeiten Leserbindung zu schaffen. Und da zählen dann die Klicks, da zählt die Verweildauer, um einfach ja, interessant zu werden für Werbung. Das ist auch ein ganz anderes Thema, aber da hat ja seinen Eindruck, dass ja eine ganz massive Gegenbewegung stattfindet, dass ja staatliche Institutionen überall auf der Welt jetzt ganz massiv versuchen, in diese freie Welt einzubrechen und auch wieder zu regulieren. Das ist also, wenn man in China ist, dann kann man nicht Gmail abrufen und so weiter und so fort. Also auch das, der Staat möchte schützen, ja, vor irgendwelchen Fake News, ja. Das ist auch eine ganz gefährliche Entwicklung, die da ist. Es ist so, dass eben, wo sehen Sie da die Grenzen, die sich auch, dass man da sagt, das ist, oder welche Interessensgruppen nützen diesen Trend aus, das Gefahrenpotenzial sozusagen mit dem Feuer zu spielen, in sich auch und versuchen, das politisch zu beeinflussen. Also ich denke, dass da jetzt im Augenblick eine ganz massive Gefahr besteht in eine andere Richtung. Wen kann ich das Mikrofon reichen? Ja, jetzt sind wir wieder bei der Fake-News-Debatte. Da gibt es in verschiedenen Ländern Überlegungen und Bestrebungen, wie man damit umgehen soll. Israel zum Beispiel hat jetzt ein recht rigides Gesetz erlassen, dass es Gerichten erlauben soll, Facebook dazu zu bringen, also dazu zu zwingen, Inhalte zu löschen, wenn sich sozusagen um bewusste Falschmeldungen, Hetze. Die New York Times ist in China nicht mehr erhältlich. Ja. Zum Beispiel. Also ja. Wir reden jetzt da von einer seriösen Zeitung. China ist ja auch wieder ein Spezialfall, weil China jetzt nicht unbedingt eine florierende Demokratie ist. Aber eben auch in demokratischen Staaten gibt es ja Überlegungen, wo natürlich schwierige Gratwanderung. Ich denke mal, also freie Meinungsäußerung ist extrem wichtig, ist eines der wichtigsten Dinge, die es gibt in einer Demokratie und das ist auch sehr wichtig, das zu schützen. Auf der anderen Seite, wenn wirklich bewusste Hetze betrieben wird mit eben Dingen, die weit über Meinung hinausgehen, also zum Beispiel, weil das vorher genannt wurde, der Pizzagate-Skandal, also das ist ja nicht mehr, das hat eigentlich nichts mit Meinung zu tun, sondern das ist schlimmste Verleumdung und Unterstellungen und dass man da einen Weg findet, damit umzugehen, ist natürlich schon, glaube ich, schon zu befürworten. Gerade wenn man auch die Löschpolitik bei Kommentaren bei Facebook zum Beispiel anschaut, wo ja wirklich Morddrohungen und Ähnliches nicht gelöscht wird, eben mit Verweis eben auf die freie Meinungsäußerung, halte ich persönlich das schon für recht fragwürdig. Also ich würde dann vielleicht noch einmal versuchen, ein anderes Thema aufzumachen. Wenn man sich neue Medien anschaut, sie haben ja eine bisher nicht im Fokus gestandene Möglichkeit auch, nämlich man kann sehr schnell damit Nachrichten übermitteln. Also ich kann mehr oder weniger in Echtzeit berichten über etwas. Größere Zeitungen verwenden mittlerweile diese Live-Ticker etwa, um ja, wirklich in mehr oder weniger Echtzeit über Geschehnisse zu berichten. Das ist eine große Möglichkeit. Ich möchte aber nachfragen, bietet sie nicht auch wieder ein gewisses Risiko, weil die Möglichkeit zur raschen Informierung vielleicht auch ein bisschen zur Notwendigkeit, fast zur raschen Berichterstattung zwingt. Also man erwartet als Leser fast, dass ich auf dem Nachrichtenportal bereits Informationen finde zu etwas. Und ist das nicht hin und wieder vielleicht auch ein bisschen ein Problem, weil ich als Journalist eigentlich vielleicht ein bisschen Zeit bräuchte, um das Bild agieren zu können, also um das zu prüfen, um das zu kontextualisieren, um noch andere Quellen einzuholen. Mir fällt nur ganz schnell etwas dazu ein, und zwar gibt es da einen Wissenschaftler, der sich mit der Produktion, mit der Schreibproduktion beschäftigt von Journalismus, also Daniel Perrin, der hat das eben auch konstatiert, dass es hier eine Tendenz gibt vom sogenannten fokussierten hin zum beiläufigen Schreiben. Fokussiert heißt, man nimmt sich Zeit, man setzt sich hin, man schreibt einen Artikel, das dauert Stunden, das dauert, also Reportagen dauern Tage oder Monate. Und es gibt eben jetzt eine Tendenz, sagt er, zum sogenannten beiläufigen Schreiben, zum Writing by the way, das auch irgendwie so durch die Online-Medien provoziert wird. Das heißt, der Journalist hat irgendwie die Aufgabe, ständig online zu sein, ständig Informationen zu liefern, ständig die neuesten Dinge einfach zu posten auch und darunter und hat dann aber eben keine Zeit zum genauer Nachrecherchieren und zum elaborierter Schreiben. Das zeigt sich dann auch in der Sprache. Das ist mir nur eingefallen und ja, ich gebe jetzt weiter. Ja, danke. Also das war meine Frage formuliert, eloquent formuliert, so hätte das heißen sollen. Gibt es dazu vielleicht noch Beiträge? Sonst gerne noch. Ja? Ich finde, man kann das eigentlich ganz schön auch beobachten, wenn gerade wieder irgendwelche spektakulären Nachrichten, Meldungen oder Vorgänge passieren, Attentat oder irgendetwas, Terroranschlag. Wenn man sich dann gleichzeitig anschaut, wie verschiedene Medienhäuser darüber berichten, wird bei manchen dann eben gekennzeichnet aus ungesicherten Quellen oder es gibt das Gerücht das, und während dann andere wiederum schreiben, so und so verhält es sich, ohne das irgendwie in Frage zu stellen, also wo auch sprachlich dann eben nahegelegt wird, es sei so, wie man das jetzt formuliert, ohne das nochmal zu kennzeichnen als nur vorübergehende und nicht abgesicherte Kenntnis. So, was mir dazu einfällt. Vielleicht darf ich mir da ganz kurz eine Antwort oder einen Beitrag versuchen. Ich finde es nicht sehr spannend. Es ist nämlich nicht nur das Problem in dem Fall, welche Informationen sind gesichert und wo kann ich mir wirklich darauf verlassen, was jetzt da kommentiert wird, sondern irgendwann der Trend in sich zu dieser Live-Berichterstattung, also dieses Tickern auf verschiedenen Nachrichtenzeitungen, vor allem gerade beim Thema Anschläge zum Beispiel, wo das gegeben ist oder der Regelfall ist, dass dann einfach sozusagen im Minutentakt irgendwie die neuesten Meldungen verarbeitet werden, wo ich immer das Gefühl habe, okay, das hat für mich gewisse Berechtigung, weil vielleicht einfach Leute involviert sind, die auf Informationen angewiesen sind, vielleicht habe ich Anverwandte in dieser Umgebung oder ähnliches und möchte einfach mein Gewissen beruhigen. Aber ein Beispielfall jetzt im Kopf von vor etwa einem halben Jahr, ich kann es jetzt gerade mal ganz genau festlegen, da war in Berlin die Festnahme eines vermeintlichen Islamisten und dieses Haus ist dann gestürmt worden. Und dann hat die Zeit online, wie das ist, schätze, einen Live-Ticker dazu eingerichtet. Und einen Nachmittag lang hat man dann verfolgen können, wie es die Polizei dieses Haus stürmt. Vollkommen gegenstandslos für mich, hunderte Kilometer weg. Und es ist aus diesem Fall nichts bauen. Also ich kann es nicht mal den Namen mehr nennen, weil offensichtlich hat sich das dann im Sand verlaufen. Und dann steht so das war Katastrophenvoyeurismus in gewisser Weise. Also dieses, die Lust an Schlechten in der Welt in gewisser Weise. Und das ist, glaube ich, schon eine sehr bedenkliche Tendenz, die wir da erleben, weil die sich ja als politisch überträgt, würde ich meinen. Würde ich mal behaupten, dass es schon viel länger gibt. Ich sage nur Stichwort Aktenzeichen XY. Also das war für mich schon immer so die Paradesendung dafür, sich am Schlechten in der Welt zu ergötzen und im heimischen Fernsehsessel gemütlich zu machen. Eine Ergänzung da noch dazu, und zwar gibt es die sogenannte Nachrichtenwerttheorie, die möchte ich noch einbringen. Ist so etwas Ähnliches wie die Gatekeeper-Theorie, also was findet Eingang in die Berichterstattung. Und die Nachrichtentheorie besagt, wenn ein Ereignis bestimmte Faktoren aufweist, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass darüber berichtet wird. Und das kann zum Beispiel etwas Negatives sein, eine Katastrophe. Das kann auch sein, wenn zum Beispiel eine prominente Person Teil dieses Ereignisses ist, wenn das Ereignis sehr relevant ist für eine große Bevölkerungsgruppe. Also es gibt so bestimmte Faktoren, die es einfach wahrscheinlicher machen, dass ein Ereignis in die Berichterstattung Eingang findet. Und eben das ist nichts Neues. Also dieses Negative ist da immer schon ein sehr, sehr starker Faktor gewesen. Jetzt muss ich auch noch ein Schlagwort ein. Das ist der Medienrealität und das ist ja das Medien, also wir, der Luhmann hat gesagt, alles was wir wissen, wissen wir aus den Massenmedien. Und man hat auch festgestellt, dass zum Beispiel gerade ältere Leute, die viel vom Fernseher sitzen, ein ganz angstbesetztes Bild oft haben von der Welt, weil die schauen eben Aktenzeichen XY oder sogar noch trashigere Formate. Und ja, die haben vielleicht nie in ihrem Leben, also ich wünsche es jedem in dem Raum und hoffe jetzt mal, dass niemand da einen Terroranschlag miterlebt hat. Also mein Top, bitte entschuldigen, aber trotzdem sind wir alle von diesen Themen natürlich beherrscht oder beschäftigen sie uns. Und eben Medien konstruieren unsere Wirklichkeit und das macht es auch, aber ein Medium an sich ist weder gut noch schlecht, nicht? Sondern das, was wir daraus machen. Also das, den Medien die Schuld zu geben, ich meine, das ist ja dieses Schlagwort, die Medien sind an allem schuld, aber die Medien sind es nicht, sondern wir als Rezipientinnen und Rezipienten entscheiden, was wir uns anschauen. Wenn ich mir natürlich nur Boulevardmedien reinziehe und nur über das Böse in der Welt diese Fernsehsendungen rezipiere, dann ist klar, da ist der Weg in die Paranoia fast gepflastert, würde ich sagen. Ja. Ich wollte noch was sagen zu dieser Diskussion wegen Live-Ticker, Live-Berichterstattung. Es ist natürlich so, dass Medien sich der Realität anpassen und auch ökonomische Zwänge spüren. Und der Trend geht hin zu immer mehr, immer schnellere Berichterstattung. Das heißt, es ist sehr schwierig, sich als Medium da rauszunehmen und sagen, wir machen nicht mit. Es ist aber trotzdem eine Gefahr, weil man genau da, also bei der Berichterstattung, irgendwas möglichst schnell zu vermelden, in eine Falle tappen kann, was Falsches zu berichten. Es kann sein, dass Informationen noch nicht gesichert sind und dass man dann irgendwann seine eigene Glaubwürdigkeit schraubt auch. Oder? Und Medien ja momentan bestrebt sind, Vertrauen zu erhalten oder Vertrauen zurückzugewinnen. Insofern, also ich glaube, wie du gesagt hast, das ist nicht so viel schlecht, das gibt überhaupt nicht, sondern das ist eine technologische Möglichkeit, dass man eben nicht so schnell informieren kann. Die Frage ist halt, wie man es dann macht sozusagen. Und bei solchen Ereignissen halte ich es für sehr, sehr wichtig, dass man sagt, das sind gesicherte Informationen, das sind keine gesicherten Informationen, das wissen wir sicher, das wissen wir nicht. Es gibt zum Beispiel Medien, die es jetzt so machen, wir machen das teilweise auch schon, dass wir schreiben, also wirklich das sichtbar abtrennen, das wissen wir nicht. Um so klarzustellen sozusagen, dass man versucht, Informationen zu überprüfen und sich weniger dem Vorwurf aussetzen muss, dass man einfach irgendwas raushaut, gerade dass man es geschrieben hat. Gut, mit einem Blick auf die Uhr würde ich jetzt dann langsam eine letzte Runde an Fragen eingeben. Sind noch Fragen aus dem Publikum da? Oder haben sich alle Fragen geklärt? Ja, der Papa, aber der ist jetzt. Philipp hat seine Chance vertan. In dem Fall würde ich jetzt unsere Gäste noch um ein kurzes, vielleicht persönliches Fazit bitten. Oh Gott. Kurze Standnahme zu machen. Dann Andreas, lass mich mal aus. Nimmst du dir die restlichen drei Gäste, würde ich vielleicht kurz bitten, dass sie kurz die wichtigsten Punkte vielleicht sicher nochmal herausheben oder was Sie als besonders wertvoll an dieser Diskussion erachten, was man sich vielleicht mit Hause nehmen könnte oder sollte. Aude Sabette. Nein, also ich glaube wirklich, wir können nicht hoffen, dass das für uns gemacht wird, wir müssen es selber machen und ich denke, die Leute, die heute da waren, ohne jetzt da Süßholz zu raspeln, die sind wahrscheinlich besonders daran interessiert, Aber da tragen wir das doch hinaus und wir leben in spannenden Zeiten. Erleben wir sie. Ja, dem kann ich nur zustimmen. Ich würde nochmal darauf hinweisen, auf diese Aushandlungsprozesse und dieses ja, sich neu justieren und neu verhandeln, wo, was, wie, welche Medienbereiche stehen. Und denke eben, dass es gerade momentan um den Journalismus geht, auch die Professionalität des Journalismus und wo, ja, wo verortet sich der traditionelle Journalismus, ja, das in dem Medienensemble neu auszuhandeln. Also wir haben es jetzt auch mit dem Fernsehen gehabt, das ja auch durch die Digitalisierung ja, erstmal so in Frage gestellt wurde und wo es dann auch so eine Tendenz gab, auch wir schauen alle YouTube und sind da eigentlich, haben da genug spannende und vielfältige Sachen, sind nicht an die Programmstruktur gebunden und dann kamen diese ambitionierten HBO-Serien, die ja doch nochmal auch eine neue Form des seriellen Erzählens und des Fernsehens etabliert hatten, das vorher auch nicht denkbar war, also dass sich einfach nochmal, ja, nochmal dieses ganze Medienensemble neu formuliert und da denke ich, ist gerade auch der Journalismus gefragt. Also das Wichtige für mich ist jetzt noch einmal das Stichwort Medienkompetenz. Also ich glaube, es ist dieses Hinterfragen, was da jetzt gerade mehrmals thematisiert worden ist, ist für mich ganz, ganz etwas Positives. Also es ist wichtig, diese Mediensysteme zu hinterfragen. Dazu gehört aber auch, dass man sie genauer ansieht, also wie funktioniert das. Also jetzt nicht nur die Ergebnisse zu kritisieren, sondern einfach das System selbst sich anzusehen. Matthias, du hast auch die ökonomischen Zwänge noch einmal erwähnt, zum Beispiel, denen ein Medium ausgesetzt ist. Und das ist zum Beispiel eben auch einfach ein Faktor, der sich auswirkt. Und sich dessen bewusst zu werden, und ja, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Das heißt, für mich ist das wichtige Stichwort Medienkompetenz und das kritische Hinterfragen weiterhin. Ja, ich würde auch, also ich kann mich den meisten Gesagten eigentlich nur anschließen. Wie ziemlich offensichtlich ist, leben wir in sehr spannenden Zeiten, Zeiten des großen Umbruchs, was auch die Medienlandschaft betrifft, und Medien beeinflussen unseren Alltag generell, glaube ich, sehr. Insofern kann man nur daran appellieren, dass Nutzer von Medien weiterhin kritisch sind, möglichst kritisch sind, möglichst irgendwie sich zurechtfinden in dieser Zeit des Umbruchs, wobei die Zeit eigentlich immer im Umbruch ist. Ja, und genauso sind Journalisten aufgefordert, möglichst ja, den besten Weg zu finden, damit umzugehen. Gut, dann würde ich mich in erster Linie bei den Diskutantinnen bei uns bedanken, die sich die Zeit genommen haben, mit uns heute zu reden, insbesondere dem Spielraum und der Bäckerei und dem Freirat, die dieses Format allgemein möglich machen, und natürlich bei allen, die sich trotz der Schneelage und des Wetters heute hierher bequemt haben. Habt noch einen schönen Abend, trinkt noch was, quatscht mit den Menschen, die euch besonders spannend vorkommen seid, und bis zum nächsten Mal. Danke. Ich hab's ja auch gedacht, doch. So. Das ist natürlich.